Vierter Brief an Mrs. Saville, England. 5. August. Es hat sich ein so sonderbares Ereignis bei uns zugetragen, dass ich nicht umhin kann, dir davon zu berichten, obwohl du mich sehr wahrscheinlich selber sehen wirst, noch bevor diese Papiere in deine Hände gelangen. Vergangenen Montag, 31. Juli, waren wir beinahe ganz von Eis umgeben, welches das Schiff von allen Seiten einschloss und ihm kaum eine Fahrtrinne offen ließ. Unsere Lage war nicht ungefährlich, zumal wir uns mitten in sehr dichtem Nebel befanden. Demzufolge lagen wir mit gerefften Segeln, in der Hoffnung, dass ein Nachlassen des Nebels und ein Witterungsumschlag eintreten würde. Der Nebel lichtete sich um etwa 2 Uhr, und wir erblickten in allen Himmelsrichtungen unregelmäßige Eisflächen, die sich grenzenlos ausdehnten. Die Verzweiflung packte einige meiner Kameraden, und ich begann mir auch sorgenvolle Gedanken zu machen, als plötzlich unser Auge auf ein sonderbares Bild gerichtet wurde und unsere Besorgnis über die eigene Lage Ablenkung fanden. Eine halbe Meile von uns entfernt beobachteten wir, wie ein schlittenähnliches Gefährt, das von Hunden gezogen wurde, sich in nördlicher Richtung weiterbewegte. Ein Wesen, das die Gestalt eines Mannes hatte, aber augenscheinlich von riesiger Statur war, saß in dem Schlitten und lenkte die Hunde. Durch unsere Ferngläser verfolgten wir das schnelle Vorwärtskommen des Reisenden, bis er sich in den weit entfernten Unebenheiten verlor. Diese Erscheinung erregte unsere unbeschränkte Verwunderung. Wir glaubten uns viele hundert Meilen von jedem Land entfernt, aber dieses Ereignis schien darauf hinzudeuten, dass es in Wirklichkeit doch nicht so weit entfernt war, wie wir angenommen hatten. Dennoch war es uns, die wir vom Eis eingeschlossen waren, unmöglich, seine Spur zu verfolgen, die wir mit größter Aufmerksamkeit wahrgenommen hatten. Etwa 2 Stunden nach diesem Vorfall hörten wir das dumpfe Rollen der Grunddünung. Noch ehe es Nacht wurde, brach das Eis und unser Schiff war frei. Wir blieben jedoch noch bis zum Morgen auf der Stelle liegen, da wir fürchteten, im Dunkeln auf jene großen einzelnen Eisschollen zu stoßen, die nach dem Eisgang umhertrieben. Ich benutzte diese Zeit, um für ein paar Stunden zu ruhen. Am Morgen begab ich mich, sobald es hell war, an Deck und fand alle Matrosen auf der einen Seite des Schiffes beschäftigt, wo sie anscheinend zu jemandem auf dem Wasser sprachen. Tatsächlich befand sich dort ein Schlitten, der in der Nacht auf einer großen Eisscholle auf uns zugetrieben war. Nur ein Hund war noch am Leben. Ein Mensch lag in dem Schlitten, und die Matrosen suchten ihn zu überreden, an Bord zu kommen. Er war nicht, wie anscheinend der andere Reisende, ein wilder Einwohner irgendeiner unentdeckten Insel, sondern ein Europäer. Als ich an Deck erschien, sagte der Reeder: »Hier ist unser Kapitän. Er wird nicht zugeben, dass ihr auf offener See umkommt.« Sobald er mich erblickte, redete mich der Fremde auf Englisch an, wenngleich mit ausländischem Akzent. »Ehe ich an Bord komme, möchte ich Sie gütigst bitten, mir mitzuteilen, welches Ihr Ziel ist.« Du kannst dir mein Erstaunen vorstellen, als ein Mann, der sich am Rande der Verzweiflung und Vernichtung befand und von dem ich hätte annehmen können, dass mein Schiff ihm die Rettung aus seinem Elend bedeutete, eine solche Frage an mich stellte. Ich erwiderte ihm jedoch, dass wir uns auf einer Entdeckungsreise nach dem Nordpol befänden. Die Antwort schien ihn zu befriedigen. Er willigte ein, an Bord zu kommen. »Großer Gott, Margaret, wenn du den Mann gesehen hättest, der so wegen seiner Rettung unterhandelte, dann wäre deine Überraschung grenzenlos gewesen. Seine Glieder waren nahezu vor Frost erstarrt, sein Körper durch Ermattung und Leiden fürchterlich abgezehrt. Niemals habe ich einen Menschen in einem so elenden Zustand gesehen.« Wir versuchten, ihn in die Kabine zu tragen, aber sobald er nicht mehr unter dem freien Himmel war, verlor er die Besinnung. Daraufhin brachten wir ihn an Deck zurück, belebten ihn wieder durch Einreibungen mit Branntwein und zwangen ihn, eine Kleinigkeit davon herunterzuschlucken. Sobald er Lebenszeichen von sich gab, wickelten wir ihn in Decken und setzten ihn nahe an die Kombüse. Allmählich erholte er sich und war imstande, etwas Suppe zu essen, die ihn wunderbar wiederherstellte. So vergingen 2 Tage, ehe er zu sprechen vermochte. Ich fürchtete oft, dass seine Leiden ihn des Verstandes beraubt hätten. Als er sich einigermaßen erholt hatte, brachte ich ihn in meiner eigenen Kabine unter und sorgte für ihn, so oft es mein Dienst zuließ. Ich habe nie einen interessanteren Menschen gesehen. In seine Augen tritt gelegentlich ein Ausdruck der Wildheit, sogar des Wahnsinns. Aber es gibt Augenblicke, wenn jemand gut zu ihm ist oder ihm die kleinste Aufmerksamkeit erweist, wo sein Auge aufleuchtet und sein Gesicht sich erhellt wie unter einem Lichtstrahl der Güte und Milde. Im Allgemeinen ist er melancholisch und verzweifelt über das Maß der Schmerzen, die ihn bedrücken. Sobald mein Gast sich etwas erholt hatte, hatte ich alle Mühe, die Leute, welche ihm gerne 1000 Fragen gestellt hätten, von ihm fernzuhalten. Ich duldete nicht, dass er von ihrer müßigen Neugier gequält wurde, in einem körperlichen und geistigen Zustand, der augenscheinlich nur durch völlige Ruhe wieder geheilt werden könnte. Einmal jedoch fragte der Leutnant, warum er auf solch sonderbarem Fahrzeug so weit nördlich auf dem Eis vorgedrungen sei. Seine Züge nahmen augenblicklich den Ausdruck des tiefsten Trübsinns an, und er erwiderte, um einen zu suchen, der vor mir floh. »Und reiste der Mann, den Sie verfolgten, auf die gleiche Art?« »Ja«, erwiderte er. »Dann glaube ich, ihn gesehen zu haben, denn wir bemerkten am Tage, ehe Sie an Bord kamen, einige Hunde, die einen Schlitten über das Eis zogen.« Dies weckte die Aufmerksamkeit des Fremden. Er stellte eine Menge Fragen über die Richtung, die der Dämon, wie er ihn nannte, eingeschlagen haben könnte. Als er aber bald darauf allein mit mir war, sagte er, »Ich habe zweifelsohne Ihre Neugier sowie die jener guten Seeleute erregt, aber Sie sind zu rücksichtsvoll, um Fragen zu stellen. Gewiss, es wäre doch taktlos und unmenschlich meinerseits, wenn ich Sie mit irgendwelchen unverschämten Fragen stören wollte.« Und dennoch haben Sie mich aus einer sonderbaren und gefährlichen Lage befreit. Sie haben mich gütig dem Leben wiedergegeben. Bald darauf fragte er mich, ob ich dächte, dass der Eisgang dem anderen Schlitten Schaden zugefügt hätte. Ich antwortete, ich könne es mit annähernder Sicherheit nicht sagen. Das Eis sei erst um Mitternacht aufgebrochen, und es wäre daher möglich, dass der Reisende zu diesem Zeitpunkt an einem sicheren Platz angelangt sei. Aber das könnte ich nicht beurteilen. Von da an schien der Fremde sehr darauf bedacht, auf Deck zu sein, um nach dem Schlitten, der vorher aufgetaucht war, Ausschau zu halten. Ich habe ihn jedoch überredet, in der Kabine zu bleiben, denn er ist zu schwach, um das raue Klima zu ertragen. Ich habe ihm versprochen, dass der Ausguck ihn sofort benachrichtigen würde, wenn irgendein neuer Gegenstand in Blickweite käme. Dies ist alles, was ich zu berichten weiß von jenem sonderbaren Ereignis bis zum heutigen Tage. Der Fremde hat sich allmählich erholt. Er ist jedoch schweigsam und geht kaum aus sich heraus, wenn jemand anderes als ich die Kabine betritt. Doch ist er so entgegenkommend und liebenswürdig, dass die Mannschaft, obwohl sie wenig Kontakt mit ihm hat, regen Anteil an seinem Schicksal nimmt. Ich für meinen Teil liebe ihn schon fast wie einen Bruder. Seine tief traurige Stimmung weckt mein herzliches Mitgefühl. Er muss in glücklicheren Tagen ein edler Mensch gewesen sein, wenn er jetzt noch in all seinem Elend so anziehend und liebenswert wirkt. In einem meiner vorigen Briefe bedauerte ich, dass ich auf dem weiten, weiten Ozean keinen Freund fände, und doch bin ich jetzt einem Mann begegnet, den ich, ehe er durch sein Elend an Leib und Seele gebrochen war, gern meinen Herzensbruder genannt hätte. Ich werde dir in Abständen über den Fremden berichten, falls sich etwas Nennenswertes ereignet. 13. August. Von Tag zu Tag wächst meine Zuneigung zu meinem Gast. Bewunderung und Mitleid wechseln in meiner Brust. Wie wäre es mir möglich, solch edlen Menschen elend zugrunde gehen zu sehen, ohne das tiefste Mitgefühl? Er ist so freundlich und so erfahren. Er besitzt eine außergewöhnliche Bildung, und wenn er spricht, fließen die Worte ihm schnell und überzeugend von den Lippen, in der gepflegtesten Form, die man sich ausdenken kann. Er hat sich jetzt schon ziemlich von seiner Krankheit erholt, ist ständig an Deck und hält augenscheinlich nach dem Schlitten, der vor ihm aufgetaucht war, Ausschau. Wohl ist er unglücklich, jedoch nicht so völlig von seinem eigenen Leid in Anspruch genommen, dass er nicht tiefen Anteil an den Vorhaben anderer nehme. Er hat mir viele Fragen bezüglich meiner Absichten gestellt, und ich habe ihm meine kleine Geschichte ganz offen erzählt. Dies Vertrauen schien ihn zu freuen. Er schlug einige Änderungen in meinen Plänen vor, die sehr nützlich für mich sind. Er ist frei von jeder Pedanterie. Alles, was er tut, scheint jedoch einzig aus dem Interesse zu entspringen, das er spontan für das Wohlergehen aller um ihn aufbringt. Oft überkommt ihn der Trübsinn, dann setzt er sich abseits und versucht, über die finstere und eigenbrötlerische Stimmung hinwegzukommen. Diese plötzlichen Anwandlungen vergehen aber wieder, wie die Wolken vor der Sonne, wenn ihn auch seine Niedergeschlagenheit nie verlässt. Ich habe versucht, sein Vertrauen zu gewinnen. Ich glaube, dass es mir gelungen ist. Eines Tages erwähnte ich meinen alten Wunsch, einen Freund zu finden, der mit mir fühlt und mir durch seinen Rat hilft. Ich sagte, ich gehöre nicht zu denjenigen Männern, die keinen Rat vertragen können. Ich habe meine Erziehung nur mir selbst zu verdanken und vertraue vielleicht nicht genug auf meine eigene Kraft. Deshalb möchte ich einen Gefährten, der weiser und erfahrener ist als ich, damit er mich unterstützt und mein Tun bestätigt. Ich bin der gleichen Ansicht, erwiderte der Fremde. Auch ich glaube, dass die Freundschaft nicht nur eine wünschenswerte, sondern auch glückliche Errungenschaft ist. Ich habe einst einen Freund gehabt, den edelsten Menschen, und habe daher ein Recht, über Freundschaft zu urteilen. Sie haben noch Hoffnungen, und das Leben liegt vor Ihnen. Sie haben keinen Grund zur Verzweiflung. Ich aber habe alles verloren. Ich kann das Leben nicht von Neuem beginnen. Bei diesen Worten nahm er einen Ausdruck unabänderlichen, stillen Schmerzes an, der mir sehr zu Herzen ging. Aber er schwieg und ging bald darauf zu seiner Kabine zurück. Obgleich er so gebrochen ist, empfindet doch niemand die Schönheit der Natur inniger als er. Der Sternenhimmel, das Meer, der Anblick dieser wundervollen Regionen vermögen seine Seele noch immer von dem Irdischen zu erheben. Solch ein Mensch hat ein doppeltes Dasein. Er mag Unglück erleiden, von Enttäuschungen überwältigt werden, wenn er sich jedoch in sich selbst versenkt, gleicht er einem himmlischen Geist in einer Sphäre, die weder Schmerz noch törichte Abenteuer kennt. Wirst du meine Begeisterung über diesen göttlichen Wanderer belachen? Wenn ja, hast du wohl jene Unbefangenheit verloren, die einst deine große Zierde war. Doch wenn du lächelst, lächle über die Wärme meiner Ausdrücke, während ich täglich neue Gründe suche, sie zu wiederholen. 19. August. Gestern sagte der Fremde zu mir, Sie können sich leicht denken, Kapitän Walton, dass ich ein großes und einmaliges Missgeschick erlitten habe. Ich hatte einst beschlossen, das Gedächtnis an dies Unheil mit mir ins Grab zu nehmen. Aber Sie haben mich dazu gebracht, meinen Entschluss zu ändern. Sie streben, so wie ich es einst tat, nach Weisheit und Erkenntnis. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass die Erfüllung Ihrer Wünsche nicht zum Giftbecher wird, wie die meine es für mich wurde. Ich weiß nicht, ob die Erzählung meiner Leiden von Nutzen für Sie sein wird. Wenn Sie jedoch Neigung verspüren, so hören Sie meiner Geschichte zu. Ich denke mir, dass die damit verbundenen sonderbaren Zufälle Ihnen einen Einblick in die Natur geben werden, die Ihre Sinne und Ihren Verstand bereichern wird. Sie werden von Kräften und Begebnissen hören, die Sie bisher immer für unmöglich hielten. Aber ich zweifle nicht, dass der Verlauf meiner Erzählung Beweise für die Wahrheit der Ereignisse, die sie berichtet, bringt. Du kannst dir leicht denken, dass mich sein Vorschlag sehr erfreute. Doch konnte ich nicht dulden, dass er seinen Schmerz aufs Neue durch einen Bericht seines Unglücks belebte. Dabei hätte ich gar zu gern die versprochene Erzählung gehört, zum Teil aus Neugier, zum Teil in dem starken Wunsch, sein Schicksal zu lindern, sofern das in meiner Kraft stand. Ich brachte diese Gefühle in meinen Worten zum Ausdruck. »Ich danke Ihnen für Ihre Rücksicht«, sagte er, »doch sie ist unnötig. Mein Schicksal ist beinahe erfüllt. Ich warte nur noch auf ein Ereignis, und dann werde ich in Frieden ruhen. Ich verstehe Sie, fuhr er fort, als er sah, dass ich ihn unterbrechen wollte, aber Sie irren sich, mein Freund, wenn es mir erlaubt sein darf, Sie so zu nennen. Nichts vermag an meinem Schicksal etwas zu ändern. Hören Sie meine Geschichte an, und Sie wissen, wie unwiderruflich es mir vorgeschrieben ist. Er versprach mir dann, dass er am folgenden Tage, wenn ich eine Mußestunde hätte, mit seiner Erzählung beginnen würde. Für dieses Versprechen sagte ich ihm meinen wärmsten Dank. Ich habe beschlossen, jede Nacht das, was er am Tage erzählte, möglichst wortgetreu zu berichten. Wenn ich sonst zu tun habe, will ich zumindest Stichworte aufzeichnen. Dies Manuskript wird dir sicher die größte Freude bereiten, und mit welchem Interesse und Anteil werde ich selbst es später eines Tages lesen, der ich ihn kenne und die Geschichte von seinen eigenen Lippen hörte.